24. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Weihnachtsschäfchen von Ida Barber. Es war an einem jener eisig kalten, sternenhellen Winterabende, als ein ärmlich gekleidetes, ungefähr 6-jähriges Mädchen zitternd und frierend an einem Eckhause der Königstraße in Berlin lehnte und, ach, wie oft vergeblich, seine kleinen Schäfchen den Passanten zum Kauf anbot. »Kaufen Sie, lieber Herr«, bat sie. »Die Mutter ist krank und hat heute noch nichts gegessen.« Niemand schien ihre Worte zu beachten. War es ja heute heiliger Abend. Jeder hatte mit sich selbst, seinen Einkäufen und Geschenken so viel zu tun, wie sollte man da auf die ärmliche Kleine Acht haben können. Bald kam auch ein Schutzmann, der sie zum Weitergehen antrieb, da er sie sonst arretieren müsse. Unter Tränen nahm das Kind die schön aufgebauten Schäfchen in einen Korb und wanderte weiter, die Kurfürstenbrücke entlang. Sie sah sich um, ob ihr der Polizist folge. Gottlob, nein, er hatte kehrt gemacht. Noch einmal wagte sie es, an einer Stufe der Brücke Halt machend, ihre Schäfchen auszupacken und sie den Vorübergehenden anzubieten. 2 Silbergroschen hatte sie eingenommen, und doch war sie schon seit 2 Uhr von zu Hause fort. »Wenn ich sie alle verkauft hätte«, seufzte sie, »könnte ich der Mutter einen Christstollen kaufen. Ach, wie würde sie sich freuen!« Und in der Vorstellung dieser Freude begann sie wieder mit neuem Mute, wenngleich mit halb heiserer Stimme, »Kauft Schäfchen! Kauft Schäfchen!« Sie hielt die erstarrten Hände an den Mund, um sie mit ihrem Hauch zu erwärmen. Sie trappelte mit den kleinen Beinchen, als wollte sie den Boden zerstampfen. Bald ward es ihr unmöglich, ihren zarten, dürftig bekleideten Körper gegen die raue Winterluft zu schützen. Da kam auch noch ein eisiger Nordwind, der ihre kleine Herde, die sie so zierlich auf einem Brettchen postiert hatte, vor sich herfegte. Laut weinend sank sie zusammen und rief mit gefalteten Händen, »O Gott, nun sind wir ganz arm!« »Beruhige dich, Kleine«, hörte sie in ihrem Herzeleid die volltönende Stimme eines Mannes, der eifrig bemüht war, ihr einige der hier und dort zerstreut auf dem Pflaster liegenden Schäfchen einzusammeln. »Wie viele hattest du denn?« 12 Stück, Herr«, rief die Kleine unter Schluchzen. »Und was kostet ein solches Stück?« 3 Pfennige, entgegnete das Kind, ihre tränenumflorten Augen zu dem Manne aufschlagend, der so freundlich mit ihr sprach. Dieser blickte sie teilnehmend und aufmerksam an und stand eine Weile vor ihr, ohne ein Wort zu sprechen. »Wie heißt du?« fragte er endlich. »Anna Masson«, erwiderte die Kleine zaghaft. »Hast du Eltern?« »Eine Mutter, Herr«, entgegnete das Kind. Der Fremde wurde immer aufmerksamer. »Ganz seine Augen, ganz seine Stirn«, sagte er halblaut vor sich hin. »Wo wohnt deine Mutter?« fuhr er dann teilnehmend fort. Sie nannte ein Haus in der Linienstraße. »Willst du mich zu deiner Mutter führen?« fragte der Fremde, nachdem er sie noch eine Weile aufmerksam betrachtete. »O Herr, ich mag ohne Geld nicht zu Hause kommen«, entgegnete Anna, der nun wieder die ganze Schwere des erlittenen Verlustes auf die Seele fiel. »Die Mutter ist so krank und...« »Hier hast du Geld«, unterbrach sie der Fremde, ihr einen blanken Taler in die Hand drückend. »Doch nun komm.« Anna aber stand wie festgewurzelt. Ein Strom Freudentränen entquoll ihren Augen, und während sie mit der einen Hand nach ihrem Körbchen griff, legte sie die andere in die dargebotene Rechte ihres Wohltäters, der sie eilig mit sich fortführte. Bald schien er einzusehen, dass die Kleine zu schwach sei, ihm zu folgen. Er nahm einen Fiaker und hob das zitternde Kind hinein. »Du wirst Hunger haben«, fragte er sich plötzlich besinnend. »Seit wann hast du nichts gegessen?« »Seit heute Morgen, Herr«, entgegnete das Kind verlegen. Eiligst stieg er wieder aus und machte an einer Pfefferkuchenbude verschiedene Einkäufe. Mit einer großen Tüte beladen kam er an den Wagen zurück. Wie hüpfte der Kleinen das Herz! Ja, es war wirklich Weihnacht. Sie fühlte, dass ein Band der Liebe alle Menschen umschlang, denn auch ihr, dem armen, verlassenen Menschenkinde, dachte man eine Freude zu machen. Noch nie war sie so schnell die vier Stiegen zu ihrem Dachkämmerchen hinaufgeeilt. »Herzmütterchen«, rief sie, die Tüte und das blanke Silberstück hoch emporhaltend. »Sieh, was ich dir mitbringe. Und draußen ist ein feiner Herr, der dich sprechen will«, fuhr sie fort, indem sie eine bleiche junge Frau, die auf elendem Lager ausgestreckt lag, in ihre Arme nahm und herzte und küsste. Der Fremde war schon eingetreten und erklärte der Kranken mit kurzen Worten, wie er Anna getroffen, dass eine auffallende Ähnlichkeit mit seinem verstorbenen Bruder ihn veranlasst, ihr sein Interesse zu schenken, und er ihr dankbar sein würde, wenn sie das Kind dann und wann in sein Haus schicken wolle. Seine alte Mutter könne den Verlust des geliebten Sohnes noch nicht verschmerzen und würde sicher durch den Anblick der Kleinen, die ihm so ähnle, angenehm berührt werden. Plötzlich schwieg er. Wie festgebannt hing sein Auge an einem Bild, das in elegantem Rahmen auf dem Nähtisch der Kranken stand. Lange sah er sie prüfend, sprachlos an. »Sie kannten ihn?« rief er, plötzlich ihre magere Hand ergreifend und mit ängstlicher Miene in ihren Blicken lesend. »Er war der Freund meiner Seele«, entgegnete sie leuchtenden Auges. »Seit ich ihn verloren, weiß ich nicht mehr, dass ich lebe.« »Und Anna?« fragte der Fremde gespannt. »Ist seine Tochter«, entgegnete die Kranke. »Sie ist das einzige Band, das mich noch an das Leben fesselt. Sonst...« »Regen Sie sich nicht auf«, bat der Fremde, da er sah, wie eine kaum niederzukämpfende Rührung sich der Kranken bemächtigte. Und ihr lange in die noch immer schönen, wenngleich gramdurchfurchten Züge schauend, fügte er mit bangem Seufzer hinzu, »O Gott, was müssen Sie gelitten haben!« Dann nahm er die kleine Anna in seine Arme, drückte einen herzlichen Kuss auf das blonde Lockenköpfchen und sagte, während Tränen auf Tränen ihm über die Wangen liefen, »Gott sei gelobt! Endlich werde ich Ruhe finden!« Die Kranke sah ihn sprachlos an. Eine fieberhafte Aufregung bemächtigte sich ihrer, je länger sie ihn anblickte. Als er dann innig ihre beiden Hände ergriff und sagte, »Schwägerin, können Sie uns verzeihen?« Da sank sie mit lautem Aufschrei in ihre Kissen zurück und lag lange wie leblos da. Endlich tat sie die müden Augen wieder auf. »Habe ich geträumt?« fragte sie wirr um sich blickend. Doch als sie den hohen, stattlichen Mann, der jetzt seinen eleganten Zobelpelz abgelegt hatte, vor sich sah, da verfinsterte sich wieder ihre Stirne. Bild auf Bild trat vor ihre Seele und auf jedes fiel der Schatten dieses Unseligen, den sie als den Feind ihres Lebens, ihres Glückes betrachtet. Sie gedachte ihrer Brautzeit mit Adolf von Salmen, dessen Liebe sie, die arme Lehrerstochter, so unendlich reich und glücklich gemacht hatte. Dann der Weigerung seiner Familie, sie anzuerkennen, der steten Kränkungen, die sie erfahren, ihrer heimlich geschlossenen Ehe, des plötzlichen Todes des geliebten Mannes. Sie begrub ihr Gesicht in beiden Händen und weinte bitterlich. »Wollen Sie mich hören?« fragte Ernst von Salmen im warmen Tone. »Ich habe Ihnen noch die Botschaft eines Sterbenden zu überbringen und suche Sie seit 6 Jahren vergeblich überall.« Die Kranke richtete sich empor. »Von ihm?« fragte sie, indem eine brennende Röte das zarte Gesicht überflog. »So hören Sie«, begann Ernst von Salmen, und eine Zentnerlast schien mit jedem Worte von seinem Herzen zu weichen. »Da ich vor 6 Jahren die Reise nach Wiesbaden mit Adolf unternahm, war er elend und fast aufgegeben. Er hielt sich noch für gesund und glaubte, dass sein Husten nur ein anhaltender Katarrh sei, von dem er in Wiesbaden geheilt zu werden hoffte. Als ich eines Abends von einer Reunion zu Hause kam, hörte ich zu meinem Entsetzen, dass er einen Blutsturz gehabt. Ich fand einen Sterbenden. »Gut, dass du kommst«, rief er mit stockender Stimme. »Ich habe dir Wichtiges mit...« Ein abermaliger Blutstrom entquoll seinen Lippen. Als er zu sich gekommen: »Helene ist meine Frau. Sorge für sie.« Kaum hatte er diese Worte ausgehaucht, so war auch sein Leben entwichen. Und wie habe ich sie gesucht, um den letzten Willen des geliebten Toten zu erfüllen? Sie waren verschwunden. »O, weinen Sie nicht«, bat er, da er sah, wie die arme Frau in ein konvulsivisches Schluchzen verfiel. »Sehen Sie, es gibt eine Vorsehung, die meine Schritte durch diesen Engel«, er zog die Kleine herzlich an sich, »zu Ihnen geleitet. Lassen Sie uns jetzt gut machen, was wir Ihnen damals wehe getan. Wir kannten Sie nicht. Sie wissen, dass Adolf, dem Willen des verstorbenen Vaters gemäß, seine Cousine Alma heiraten sollte. Daher unsere Weigerung. Adolfs Liebe zu Ihnen war stärker als der Respekt, den er dem Verewigten schuldete. Er heiratete sie ohne unser Wissen, wie ich nach seinem Tode aus seinen Briefschaften ersah. Meine arme Mutter machte sich die heftigsten Vorwürfe. Sie hatte den innigsten Wunsch, ihres unvergesslichen Sohnes geliebtes Kind an ihr Herz zu drücken. Sie waren indes mit dem Kinde verschollen. Als ich die Nachricht von Adolfs Tode erhielt, entgegnete Helene unter Schluchzen, verfiel ich in ein heftiges Nervenfieber. Meine Tante Ida nahm mich zu sich, pflegte mich, und als ich genas, verblieb ich den Sommer hindurch auf ihrem Landgute. Im Herbste trat ich eine Stelle als Erzieherin an. Die Tante hatte meine kleine Anna, von der ich mich, ach, wie schwer, trennte, bei sich behalten. Mit Absicht habe ich jede Nachforschung unmöglich gemacht. Ich wollte nach meines Adolf Tode kein Almosen von einer Familie, die mich einst, weil ich arm war, für unwürdig gehalten, in ihren Kreis einzutreten. Mein Stolz hat sich empfindlich gerächt. Nach einem Jahr starb die gute Tante, ich musste meine Stellung aufgeben und das Kind zu mir nehmen. 5 Jahre habe ich mein Leben als Privatlehrerin gefristet. O Gott, welch ein Leben! Was nützten mir meine Kenntnisse? Ich konnte sie nicht verwerten. Kaum verdiente ich, was wir zum Essen brauchten. Seit einem Jahre bin ich krank. Alles, was mir lieb und teuer war, ist ins Leihhaus gewandert. Mit blutendem Herzen trennte ich mich von meinen Kleinodien, die mir Adolf in jenen sonnenhellen Tagen des Glücks geschenkt. Genug, unterbrach sie Ernst von Salmen, da er sah, wie von Neuem ein Tränenstrom ihren Augen entquoll. Ich danke Gott, dass er meine Schritte endlich zu Ihnen geleitet. Ich weiß, Sie sind keine Unwürdige. Meine Mutter wird Sie und die gute Anna mit Freuden aufnehmen. Ich kann ihr keine schönere Weihnachtsfreude bereiten, als wenn ich ihr sage, ich habe sie gefunden. Können Sie mich begleiten? Fragte er nach einer Weile. Die Kranke schüttelte das Haupt. So führe ich meine Mutter noch heute zu Ihnen, entgegnete Ernst von Salmen, aber das Kind, die liebe, süße Anna, müssen Sie mir gleich mitgeben. Anna holte ihr verschossenes Wollkleidchen aus dem Schrank, die Kranke frisierte, während ihre Tränen reichlich flossen, das blonde Lockenköpfchen und begleitete sie mit ihren besten Segenswünschen, als der Onkel sie, wie er sagte, in ihre neue Heimat führte. Kaum eine Stunde hernach kam ein galonierter Diener mit einem großen Korbe in die ärmliche Stube. Er packte unzählige Pakete aus: Weinflaschen, Kuchen, Fleischspeisen, Kleidungsstücke. Der kleine Tisch schien unter der Last zusammenzubrechen. Bald nachdem er gegangen, trat, auf einen Stock gestützt, eine alte Dame mit silberweißen Locken in das Zimmer. »Lasst mich allein«, bat sie die draußen Stehenden. Dann wankte sie hin an das Bett der Kranken, nahm ihren Kopf in beide Hände und küsste sie lange und innig. »Meine Tochter«, rief sie endlich, »kannst du mir verzeihen? Willst du mir gestatten, all das Unrecht gut zu machen, das...« »Ich bin eine Sterbende«, unterbrach Helene, »meine Tage sind gezählt. Mir kann man wenig noch helfen, aber meine Anna lege ich Ihnen ans Herz. Seien Sie ihr...« »O, regen Sie sich nicht auf«, unterbrach Ernst von Salmen, der jetzt mit Anna an der Hand eintrat. »Anna ist das Vermächtnis meines verstorbenen Bruders. Damit ist alles gesagt. Doch was können wir jetzt für Sie tun?« Helene schwieg. »Sie kommen zu uns, Helene«, bat die alte Dame. »Mein Wagen wartet. Wir packen Sie in Betten, dass kein Lüftchen Ihnen nahe kommt.« Traurig schüttelte die junge Frau das Haupt. »Ich würde Ihnen nur eine Last sein.« »Gönnen Sie mir die süße Beruhigung, Sie in meiner Nähe zu haben«, bat die alte Dame. »Wie habe ich Sie doch so lange und leider vergeblich gesucht, nachdem ich wusste, was Sie meinem Sohn gewesen?« Da Helene fühlte, wie aufrichtig es Frau von Salmen meinte, gab sie bald ihren Bitten nach. Welch ein Weihnachtsabend! Im Salon der Rätin Salmen waren die Kronleuchter angezündet, ein herrlich geschmückter Tannenbaum prangte in der Mitte, und hinein in dieses Meer des Lichtes trug man in ihren Kissen die Kranke, die daheim kaum ein ärmliches Talglicht auf ihrem Tisch hatte. Es gibt Freudengefühle, die jeder Beschreibung spotten. 10 Jahre sind seit jenem glücklichen Abend vergangen. Wieder ist es Weihnachten. Wieder strahlen die Kerzen und Kronen in dem hochgewölbten, prächtig geschmückten Saale. Man erwartet glänzende Gesellschaft. Helene von Salmen trifft mit bewunderungswerter Umsicht alle Vorkehrungen. Sie empfängt die herzlichsten Glückwünsche der nach und nach Erscheinenden. Ein Feuer reinsten Glücks strahlt aus ihren immer noch schönen Augen. Man feiert heute das Verlobungsfest ihrer Anna mit dem Finanzrat Ernst von Salmen. Aus dem zärtlichen Onkel ist ein feuriger Liebhaber geworden, der kein anderes Glück kennt, als die kleine Anna sein zu nennen. Anna ist zu einer herrlichen Mädchenknospe erblüht, deren körperliche und geistige Schönheit jeden bezaubert. Doch wo weilt sie? Der Saal ist schon mit Gästen gefüllt. Man fragt nach dem Brautpaar. Endlich öffnet sich die Tür. Ernst von Salmen führt das bezaubernd schöne Mädchen in den Salon. Wie glüht es vor Freude und Leben! »Wir haben uns zu lange aufgehalten«, bittet er um Entschuldigung, aber Anna konnte sich von ihren Armen nicht trennen. Das gab ein Danksagen, eine Tränenflut, eine Freude. »Ich habe meinen Armen ihren Weihnachtsbaum angezündet«, erklärte Anna, »und nun, da ich andere beglückt, will ich mich des eigenen Glückes freuen.« Mit herzgewinnendem Lächeln nahm sie die Glückwünsche der Versammelten entgegen. Es war, als ob eine Wonneatmosphäre das ganze Haus durchströmte. Niemand schien glücklicher als Ernst von Salmen. Mit bewundernden Blicken hing er an der anmutigen, jugendfrischen Erscheinung, die dem geliebten Onkel heute zugesagt hatte, ihm fürs Leben anzugehören. Endlich führte er sie, nachdem Anna mit allen freundliche Worte ausgetauscht, unter den reich geschmückten Weihnachtsbaum. »Such dir dein Teil, Herz«, sagte er. Sogleich fiel ihr Blick auf ein weißes, ungefähr handgroßes Schäfchen, das mitten unter Blumen versteckt schien. Tausend Erinnerungen durchwogten ihre Brust. Durch einen Druck sprang ein Deckel auf. Welch ein Meer des Lichtes strahlte ihr da entgegen. Ein herrlicher Brillantschmuck, wie sie ihn schöner nie gesehen. »Mutter, schau her«, rief sie mit freudig erregter Stimme. Dann sank sie ihrem Verlobten an die Brust und schien in der Glut der Erinnerungen, Hoffnungen und seligen Gefühle, die auf sie einstürmten, zu vergessen, dass es nach diesem Augenblick noch eine Zukunft gebe, die ihr in goldenen Farben entgegenlachte. Zwei Weihnachtsabende waren von Bestimmung für ihr Leben geworden. Beide erhellt durch die Liebe eines edlen, gemütreichen Mannes, dem sie heute ihr Lebensgeschick einte. Ende von Weihnachtsschäfchen. Skizze nach dem Leben. Gelesen von Klaus Missfeld. Ende des Adventskalenders 2024. Frohe Weihnachten wünschen die LeserInnen von LibriVox.